Geschlagen, der seine andere Wange reichte. Ich bin der Baumeisterton vom Schöpfer von Altären und Rammböcken. Geschlagen, der seine andere Wange reichte. 77 mal 7, der sein erotisch-sentimentales Sein feierte. Zusammen mit Wissenschaftlern und ungläubigen Mönchen, der sein transzendentales Sein erreichte. Und seiner Göttlichkeit jünger war Staub, der ohne Schrecken zu leben wählte. Mit Ideen, die Gott ihm gewährte, der von den Heiligen gerettet wurde. Durch die Liebe, zu der er griff, der Empfänger aller Beleidigung, der heute mit Gelassenheit handelt über ungerechte und schelmische Bestien, der für seine Verzweiflung betet. Mein Herz ist ein offener Altar. Ich bin der, der seinen Verwandten vergab, die Gift in mein Getränk gegossen. Zeuge der Barmherzigkeit in den Sternen, Engel von Kanada und Amerika, König von Portugal, Türkei und Russland, Stimme Englands, verbannt aus Frankreich. Gekreuzigt, gestorben und auferstanden in Kolumbien. Empfänger aller Beleidigungen, der heute mit Gelassenheit handelt über ungerechte und schelmische Bestien, der für seine Verzweiflung betet. Mein Herz ist ein offener Altar. Ich bin der, der seinen Verwandten vergab, die Gift in meine Kränke gossen. Empfänger aller Beleidigungen, der heute mit Gelassenheit handelt über ungerechte und schelmische Bestien.